mich entschuldigen, dass ich so spät eintreffe, aber ich muss gestern Abend noch in der Schweiz sein und wäre eine Stunde früher gekommen, wenn ich der Autoverkehr und die Bussen so furchtbar wäre. Ich wollte zu dieser Studienwoche von deutscher Seite, von Seite der deutschen Organisation auch einige Bemerkungen beitragen. Allgemeine Aspekte für eine vergleichende Verfassungsgeschichte. Ich weiß nun nicht, was heute früh schon alles gesagt worden ist. Vielleicht wiederhole ich mich oder es kommt überhaupt nichts Neues, was Sie heute früh nicht schon gehört hätten. Nun zunächst vielleicht einige methodische Probleme. Unsere Kenntnisse über die Entstehung der mittelalterlichen Landesherrschaft nördlich der Alpen, versteht sich, und ihre Entwicklung zum Territorialstaat seit dem 15. Jahrhundert verdanken wir heute in erster Linie der landesgeschichtlichen Forschung. Es handelt sich in gewisser Weise um eine spezifisch deutsche Forschungsrichtung, die sich in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den besonderen deutschen Territorialstrukturen herausgebildet hat. Ich möchte Sie daher hier mit einigen wenigen Bemerkungen kurz vorstellen. Bald nach dem Ersten Weltkrieg, endgültig dann in den 30er und 40er Jahren, setzte sich die Erkenntnis durch, dass die konsequente Anwendung der historischen Methode bei der Erforschung der Staatsbildung in Deutschland andere Ergebnisse erbrachte als die bis dahin in der Geschichtswissenschaft dominierenden Konstruktionen unterstellt hatten. Der Territorialstaat war nicht allein auf den Erwerb oder die Usurpation von Reichsrechten gegründet worden und er entstand auch nicht allein infolge der Handhabung der Hochgerichtsbarkeit durch die Landesherren, so im Wesentlichen die ältere Lehre. Das Studium der Quellen vermittelte vielmehr ein höchst differenziertes Bild mit kaum überschaubaren regionalen und territorialen Unterschieden. Es zeigte sich, dass es wirklich zwingend notwendige rechtliche Institutionen, aus denen sich überall in Deutschland die Landesherrschaft entwickeln musste, nicht gegeben hat. Das Hochgericht zum Beispiel konnte in dem einen Territorium die wichtigste Grundlage der Landesherrschaft sein, in einem anderen aber Zubehör der Grundherrschaft. Oder es war da ein Jus in territorio alieno. Die Landstände konnten integrierender Faktor einer Landesherrschaft sein, in anderen Fällen sich aber gerade dem Staatsbildungsprozess entziehen und die Reichsunmittelbarkeit anstreben. Die landesgeschichtliche Forschung entdeckte also mehr und mehr Besonderheiten der Territorialbildung, die oft in Widerspruch zueinander standen und sich einer verallgemeinernden Aussage über die möglichen Gründe und Wege dieser geschichtlichen Entwicklung entzogen. Die Betonung des jeweils Besonderen hatte auch seinen guten Sinn. Erstens, weil sich dieses Verfahren durch Quellennähe auszeichnete und zweitens, weil nur so die Komplexität gerade der deutschen Verfassungsentwicklung herausgearbeitet werden konnte, zum Beispiel im Unterschied zur Entstehungsgeschichte des französischen Staates. Mit der Aufgabe, die Verfassungsgeschichte nun deutscher und italienischer Territorien zu vergleichen, kehrt sich die in der deutschen Forschung bisher geläufige Perspektive gewissermaßen um. Nicht so sehr die Besonderheiten, die Partikularitäten, als vielmehr die generellen Merkmale des Territorialausbaus sind gefragt. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass eine bloße Addition deutscher und italienischer Einzeluntersuchungen eine solche Fülle von Besonderheiten erbringen würde, dass der Vergleich nichts Vergleichbares mehr zum Gegenstand hätte. Es ergebe sich dann nur eine Summe einzelner Fakten. Allgemeine Aspekte der deutschen Territorialbildung herauszuarbeiten, ist aber mit Rücksicht auf die großen regionalen Unterschiede sehr schwierig. Die Gefahr, dass man sich dabei auf Abstraktionen beschränken muss, die sich von den historischen Überlieferungen weit entfernen, ist groß. Nun, das hier angedeutete methodische Problem lässt sich vielleicht durch den Versuch einer Typenbildung lösen. Ein Weg, der, soweit ich sehe, in der deutschen Forschung bisher noch kaum beschritten worden ist. Die Kategorie des Typus scheint mir dabei keineswegs nur eine Notlösung zu sein. Wenn wir von Landesherrschaft sprechen und ihrer Entstehung schlechthin, dann haben wir fast vergessen, dass für die Zeitgenossen die großen ständischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Landesherren eine wohl erheblich größere Rolle spielten als die heute ex post erkennbaren Gemeinsamkeiten. Damit aber hingen andersartige Herrschaftsstrukturen auf das Engste zusammen. Also ein Fürst gebot über ein anderes Instrumentarium territorialer Herrschaftsformen als ein einfacher Graf. Ein geistlicher Landesherr verfügte über andere Ressourcen als eine Reichsstadt und er vermochte auch andere Loyalitäten zu aktivieren als ein weltlicher Dynast. Dies alles, freilich muss man mit Fragezeichen versehen nach dem heutigen Forschungsstand. Hinzu kommen regionale und stammesmäßig bedingte Unterschiede der Sozial- und Herrschaftsstrukturen, etwa zwischen dem Altsiebenland und Ostelbien, zwischen dem fränkischen und dem sächsischen Raum. Eine typologische Betrachtungsweise der Territorienbildung im Reich scheint mir daher nicht nur möglich, sondern geboten. Sie wird erleichtert durch den Umstand, dass nach den Ergebnissen der landesgeschichtlichen Forschung viele Bausteine der Landesherrschaft identisch oder ähnlich sind. Grundherrschaften und Gerichte, Vogteien und Regalien, die Amtsverfassung und das Besteuerungsrecht, Städte und geistliche Institutionen spielen überall eine mehr oder weniger gewichtige Rolle beim Ausbau der territorialen Herrschaft. Ob und wie sie sich den angedeuteten Typen deutscher Landesherrschaften zuordnen lassen, das ist freilich eine offene Frage. Am Ende dieser Studienwoche werden wir das sicher besser übersehen können. Nun, ein solcher Vergleich zwischen deutschen Territorien und italienischen Staatsbildung. Scheint mir vor allem dann sinnvoll zu sein, wenn man weiter fragt, was eigentlich die Antriebskräfte der Staatsbildung gewesen sind. Ich möchte dazu nur skizzenhaft einige Gesichtspunkte nennen. Es kann ja nicht so gewesen sein, dass irgendwann Entschlüsse gefasst wurden vom Personenverband zur Staatsbildung fortzuschreiten. Also in der Terminologie von Heinrich Mitteis vom Personenverbandsstaat zur Verbandsperson. Vielmehr müssen ja in der vorangegangenen historischen Entwicklung Gründe da gewesen sein, Motivationen, sachliche Keime, aus denen heraus sich der mittelalterliche Staat zu entwickeln begann. Ich möchte dazu hier einige Gesichtspunkte nur mal andeuten, an die man denken könnte. Und das wäre im Vergleich mit den Verhältnissen hier in Italien sicher sehr aufschlussreich. Zunächst einmal der ständische Unterschied zwischen den adligen Dynasten und dem einfachen Volk. Das ist mit dem Begriff des Standes wahrscheinlich gar nicht, so wie wir uns vorstellen, wahrscheinlich gar nicht ausreichend zu erfassen, wie groß diese Distanz gewesen ist. Das heißt, es gab also Führungseliten, deren Führungsanspruch anerkannt wurde und deren Geboten man gehorchte. In dieser ständischen Differenz könnte die Über- und Unterordnung von Staatsgewalt und Untertanen vorgebildet sein. Das ist eine Möglichkeit. Es kann ferner eine Rolle spielen, der Eigentumsgedanke dieser Dynastie, der jedenfalls nördlich der Alpen doch seit dem frühen 13. Jahrhundert eine große Rolle spielt. Herrschaftsrechte werden wie Vermögensgüter angesehen und behandelt. Das Volk, das auf den guten Boden, der einem zu eigen ist, lebt, wirklich Zubehör angesehen. Das ist also auch eine Möglichkeit, die Entstehung des späten, hohen, spätmittelalterlichen Staates eventuell zu verstehen. Und dann kann man natürlich schlicht und einfach den Gedanken von Peter Moraff weiterdenken, der so sehr die Verdichtung im späten Mittelalter betont, und sich fragen, ob es nicht einfach die Bevölkerungszunahme gewesen ist, die zu verdichteten Sozialbeziehungen führt und neue Organisationsaufgaben stellte, die sich anders als im Staatsgebilde nicht lösen ließen. Ohne, das ist nun essentiell, wegen auch die Rolle von des Adels angekommen wäre. Das sind einige Gesichtspunkte, die man vielleicht bedenken kann. Es muss ja Gründe geben, warum sich die Verhältnisse seit dem 11., 12. Jahrhundert, seit dem 12., 13. Jahrhundert so massiv verändert. Schließlich hat das Thema auch einen Art universalgeschichtlichen Aspekt. Ich habe leider, kann ich nicht sagen, bei wem, einmal die Bemerkung gelesen, es gebe einen Konzentrationsprozess im Laufe der europäischen Geschichte. Am Anfang standen die isolierten Siedlungskammern, gewachsene Sittenverbände, die nach ihrem Recht lebten und mit anderen durch Wildnisse getrennte Sittenverbände nur in lockerer Verbindung standen. Dann legte sich ein frühes herrschaftliches Netz darüber. Es entstanden dann die vom Adel beherrschten Landesherrschaften, denen dann in der Neuzeit der Nationalstaat gefolgt sein, der alle diese Territorien zusammenfasste. Das ist nun in Deutschland und in Italien ganz parallel. Und am Ende gibt es Tendenzen auf eine Vereinigung des ganzen Kontinents. Und Tendenzen zum Weltstaat sind ja auch in den letzten Jahren sichtbar geworden. Ob diese universalgeschichtliche Perspektive einen Erklärungswert hat, oder ob es sich auch nur um eine zufällige Ähnlichkeit handelt und denen gar keinen gemeinsamen Sinn zugrunde liegt, das kann man natürlich eigentlich heute noch nicht sagen, aber denken sollte man vielleicht auch daran. Das ist eigentlich alles, was ich zur Einleitung zu sagen hätte. Und ich erwarte eigentlich alles von den Referaten, die uns dann doch eingehender belehren werden, denke ich. Dankeschön.